Der Rat für internationalen Kim Jong-il-Preis, das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Bergdo산 2017, Zindale Saparini, Direktorin des Kinderfonds Zindale und weitere ausländische Persönlichkeiten schickten zum Tag des leuchtenden Sterns an die Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf den Hügel Mansudae Blumenkörbe, die am 15. Februar niedergelegt wurden.